Welche sind die wichtigsten Sinnbilder für den Erlöser im Alten Testament? Das eine sind die Prophezeiungen, die sich alle in Christus erfüllt haben. Das andere die Vorbilder, die Sinnbilder für den Erlöser. Die wichtigsten Sinnbilder für den Erlöser im Alten Testament sind der unschuldige Abel, der hohe Priester Melchisedech, die auch beide, so wie auch das Opfer des Isaak durch seinen Vater Abraham im Messkanon nach der Wandlung erwähnt werden. Das Opfer des Isaak, Isaak, der bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Ja, vieles auf die näheren Umstände des Erlöserleidens hinweist. Der Isaak, der Sohn, trägt selber das Holz für das Opfer hinauf auf den Berg, wo sie dann die Esel und die Diener stehen lassen. Ja, der Vater, der den Sohn opfert, ja, Gott Vater, der das Erlöseropfer seines menschgewordenen Sohnes fordert, so weiter. Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde und dann sie rettet, schlussendlich. Die Hungersnot, weil er selber sagt, ja, sonst jetzt nicht vor Scham und vor Angst vergehen, wo er sich ihnen zu erkennen gibt. Gott hat ihn nur vorausgeschickt, um seine Familie zu retten. Die göttliche Vorsehung. Aber auch hierin auch ein Sinnbild für den Erlöser. Der Prophet Jonas, haben wir schon kurz erwähnt vorher, das Osterlamm und die von Moses in der Wüste erhöhte eherne Schlange, eiserne Schlange. Das Osterlamm, ja, aber auch eine Vorschrift war, was der heilige Johannes dann beim Bericht über den Tod Jesu erwähnt, den anderen zwei mitgekreuzigen, den Schächern, den Dismas und dem Zesmas, guten und dem bösen Schächer, die Beine zerschlagen werden, damit sie dann sterben und der Abend kommt, aber wobei Christus schon gestorben ist, schon sein Leben hingegeben hat für uns, deswegen haben sie ihm nicht die Beine zerschlagen, sondern ihn durchbohrt, und das ist dann auch wieder vorher gesagt beim Propheten Zacharias, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Aber im Osterlamm ist eben von Moses damals vorgeschrieben worden, also von Gott, dem Moses vorgeschrieben worden, dass man beim Osterlamm, wenn man es schlachtet und dann kocht, man kein Bein zerbrechen darf. Das sagt ihm der heilige Johannes dann. Das ist geschehen, dass erfüllt werde, was gesagt worden ist, sie werden an ihm kein Bein zerbrechen. So kleine Winzigkeiten eigentlich, die gar niemand gedacht hätte sonst, sind aber ganz klare Sinnbilder für den Erlöser, ja, der das wahre Osterlamm ist, wie es der heilige Thomas von Aquin ja auch schön ausdrückt in einem Vers der von Leichnamsegments. Oder Christus selber, der sagt, ich habe mit großem Verlangen danach verlangt, dieses Ostermahl mit euch zu essen. Da war das Alte Testament hier erfüllt, in der Einsetzung dann der Heiligen Messe nach dem Essen des Pascha-Mahles, Pascha-Lammes, und vorausnimmt seine eigene Opferung am nächsten Tag. Das Alte, das Neue gibt sich die Hand, das Alte, der Schatten, der heilige Thomas sagt, wird aufgelöst und das wahre Licht erscheint. Das Opfer des wahren und ewigen Bundes. Die von Moses in der Wüste erhöhte Schlange, worauf ja auch Christus hinweist, ja, und anzudeuten, welcher Weise er sterben wird. Ja, gibt es mehrere Stellen. Das, was ich mir letzten Sonntag wieder erwähnt habe, zum Beispiel, er hat keine Stelle, der Menschensohn hat keine Stelle, wohin er sein Haupt legen könnte, um zu sterben. Daneben, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben, oder wenn ich am Kreuz erhöht sein werde, sagt Christus, werde ich alles an mich ziehen, So wie in der Wüste eben Moses diese eherne Schlange auf Geheiß Gottes gemacht hat, damit all jene, die durch die Schlangen, die Gott ihnen in großer Zahl geschickt hat, um sie zu bestrafen für ihre vielen Akte der Untreue, alle, die auf die Schlange mit Glauben geschaut haben, sind geheilt worden, sind am Leben geblieben. Ein schönes Sinnbild der Erlösung. Jene, die auf das Kreuz vertrauen, auf Christus, den Gekreuzigten vertrauen, die werden erlöst werden.